Eine Freundin erzählte mir damals diese Geschichte. Ich muss oft daran denken, sie hat mich eigenartig berührt, vielleicht weil sie auf eine so schöne Weise das Wesen dieser Verbindungen über dünne Drähte und große Distanzen beschreibt. Vielleicht auch, weil es überhaupt eine Verbindung über Distanzen hinweg beschreibt. Diese Erfahrung hatte ich damals nicht. Ich war alleine und empfänglich für Geschichten, die von Nähe und in Kontaktsein erzählten. Ich bin es immer noch. Sie hatte spät in der Nacht ihren Freund angerufen. Er lebte in einer anderen Stadt oder hielt sich beruflich dort auf. Sie lagen beide schon im Bett und ich stelle mir vor, wie sie sich in langsamen und trägen Worten gegenseitig von den Dingen der vergangenen Tage erzählten. Von Ereignissen und Menschen, die mit beider Leben eng oder lose verbunden sind. Dann von ihrer beider Sehnsucht, Worte von Nähe und Ferne. Und ich stelle mir ihr müdes Gespräch vor, wie diese Verbindungen zwischen Dingen und zwischen Menschen, die manchmal fremd werden und fern wie Echos. Sie werden immer weniger gesprochen haben. Ab und zu noch ein Wort, schon aus Traumgegenden, Schlafworte schon nicht mehr einander zugewandt und fern. Sie sind beide eingeschlafen, ohne die Hörer aufzulegen. Die Verbindung blieb bestehen die ganze Nacht, Mund an Ohr, ganz nah, der ruhige Atem des anderen.